Jesus hat den Weg bereitet. Er hat sein Blut vergossen als ein für alle Mal gültiges Opfer, damit wir freien Zugang hätten in die Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und deswegen beten wir ihn an und deswegen preisen wir ihn. Weil der Lohn der Sünde war der Tod. Das Ergebnis der Sünde der Menschheit ist der Tod. Aber Jesus hat den Tod auf sich genommen. Jesus hat sein Blut vergossen, damit wir leben können. Halleluja. Und in 2. Korinther 5, 18 heißt es, er, Jesus, hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Den, der Sünde nicht kannte, nämlich Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Halleluja. Das hat sein Blut gemacht. Also das hat sein Blut gemacht. Alles, was es braucht, ist, dass du Zuflucht nimmst bei seinem Blut. Dass du Zuflucht nimmst bei seinem Kreuz. Dass du Zuflucht nimmst bei seinem stellvertretenden Opfer. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist dir unsicher in Bezug auf deine Beziehung zu Gott. Vielleicht waren da Dinge in deinem Leben, von denen du unsicher warst oder wo du sogar sicher warst, dass sie Gott nicht gefallen. Vielleicht waren da Dinge einfach, die dich weggebracht haben von Gott. Vielleicht waren da Dinge, die dich gegen Gott aufgebracht haben, weil du sauer warst, weil Dinge passiert sind, so wie du sie dir nicht gewünscht und nicht vorgestellt hast. Weißt du, heute ist der Weg frei, ganz neu, in einen neuen Anfang mit Jesus, mit Gott, durch das Blut Jesu Christi. Also wir bergen uns in dem Blut Jesu Christi. Wir bergen uns in dem Blut von Golgatha. Halleluja, in seinem Blut ist Vergebung. 1. Johannes 1, Vers 7 sagt es. Wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus reinigt uns von aller Sünde. Halleluja, streck dich einfach mal aus heute Morgen, weil da ist das Blut Jesu Christi für jeden von uns bereit. Weißt du, er möchte, dass wir aufrecht stehen können in seiner Herrlichkeit, frisch und mit Jubel, wie es Judas 24 sagt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns bergen in dem Blut. Vielleicht drückt dich noch ein Versagen, vielleicht drückt dich noch irgendeine Schuld, vielleicht drückt dich irgendeine Sünde. Also ergreife das Blut Jesu Christi in dem Moment, wo du es ergreifst und wo du es in Anspruch nimmst für dich, wo du sagst, Herr, ja, es tut mir leid, wo ich fern von dir gelebt habe, es tut mir leid, wo ich entfernt war von dir, es tut mir leid, wo ich dich einen guten Mann habe sein lassen, Gott. Da kommt das Blut Jesu Christi, das vergossen wurde vor 2000 Jahren, ein für alle Mal gültig. Es kommt, um dich zu reinigen. Es kommt, um dich neu zu machen. Es kommt, um dich zu waschen. Es kommt, um jede Unversöhntheit in deinem Herzen wegzunehmen. Unversöhntheit auch mit anderen Menschen, wo du vielleicht ärgerlich warst auf andere Menschen, wo du wütend warst. Wütend warst vielleicht auf einen Menschen in deinem Leben, der dich verletzt hat. Oh, das Blut Jesu kommt, um dich zu reinigen und Vergebung fließen zu lassen. Halleluja, wo Unvergebenheit war, wo Bitterkeit war. Vielleicht warst du zornig auf eine ganze Gruppe von Menschen. Vielleicht warst du zornig auf die Regierung oder auf die Politiker oder was auch immer. Also, in Jesus ist nichts als Liebe, in Jesus ist nichts als Freiheit. Das Blut von Jesus reinigt dich. Es reinigt dich von aller Unvergebenheit, von aller Bitterkeit, von allem Zorn, von aller Wut. Oh, das Blut Jesu ist stärker. Es reinigt dich von aller Unversöhntheit. Oh, das ist deine Gelegenheit heute. Oh. Nimm das Blut Jesu Christi für dich in Anspruch. sieh dich innerlich laufen zu Jesus, sieh dich innerlich laufen zum Kreuz von Golgatha und berg dich zu seinen Füßen, berg dich unter dem gekreuzigten Leib von Jesus und lass sein Blut über dich drüber gehen, im Geist. Es reinigt dich und setzt dich frei. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Oh, er wurde für uns zur Sünde. Oh, nicht damit wir nur Vergebung empfangen, sondern damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Und die Gerechtigkeit Gottes bedeutet auch, dass wir Autorität haben. Wenn wir gerecht sind in Christus, dann haben wir Autorität. Durch das Blut Jesu Christi. Und ich glaube, dass einige hier sind heute Morgen und du hattest Attacken des Feindes in deinem Leben. Du hattest wirklich dämonische Attacken, du hattest okkulte Attacken in deinem Leben. Du hattest vielleicht Albträume, so hat sich's geäußert, oder du hattest wirklich ganz, ganz komische Gedanken, die dich attackiert haben, wo du eigentlich wusstest, wo kommt das her, darin lebe ich gar nicht, das gehört gar nicht zu mir. Aber du bist attackiert worden, aber aus der unsichtbaren Welt. Heute Morgen ist das Blut Jesu Christi da, es ist stark genug, um diese Tür, die da irgendwo, wenn sie nur ein Spalt offen war, weißt du, der Feind nimmt jeden Spalt, den er kriegen kann. Aber heute Morgen ist das Blut Jesu Christi da, um jede Tür zu schließen und um den Feind aus deinem Leben zu vertreiben. In Jesu Namen, wenn dich das betrifft, du warst wirklich belegt. Vielleicht hattest du gerade noch letzte Nacht wirklich einen Albtraum gehabt, wo du gemerkt hast, der Feind attackiert mich. Dann gerade jetzt, komm einfach ganz schnell nach vorne. Der Heilige Geist möchte dich freisetzen durch das Blut Jesu Christi. Gerade jetzt setzt er dich frei von diesen Attacken in dem Namen von Jesus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Kraft. Ich danke dir, Herr, für das Blut Jesu Christi, Herr. Ich danke dir, Herr, für Reinigung, Herr. Und ich danke dir, Herr, für Befreiung, Herr, in dem Namen von Jesus, Herr. Oh, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Oh, sei frei und los in Jesu Namen. Oh, durch das Blut Jesu Christi. Wir weisen diese Attacken der Finsternis weg. Wir weisen diese Attacken der Finsternis weg jetzt. In Jesu Namen. Oh, wir weisen sie zurück jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. Oh, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Wir weisen es zurück. Oh, sei frei und los. Sei frei und los. In Jesu Namen. Sei frei und los. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Oh, wir weisen diese Attacke zurück jetzt in dem Namen von Jesus. Oh, sei frei und los durch das Blut Jesu Christi. Du musst nicht beten, sondern empfang einfach. Halleluja. Wenn für dich gebetet wird, musst du nicht beten. Empfange in Jesu Namen. Frei und los. Oh, Jesus. Frei und los in Jesu Namen. Jesus. Oh, frei und los in Jesu Namen. Frei und los in Jesu Namen. Oh, frei und los in Jesu Namen. Frei und los. Frei und los. Frei und los in Jesu Namen. Oh, frei und los in Jesu Namen. Kein Gebet empfangen. Halleluja. Frei und los. Oh, Jesus. Oh, frei und los. Frei und los. Frei und los. Oh, frei und los. Oh, wir verschließen die Anrechte des Feindes durch das Blut Jesu Christi jetzt. Und wir sagen, Feind, du hast kein Recht, diese Söhne und Töchter zu attackieren mit dämonischen Mächten, mit dämonischen Bedrückungen. Jedes Trauma auch aus der Vergangenheit verschwindet in dem Namen Jesu Christi. Zu binden, wir kappen die Taue, wir kappen die Taue, wir kappen die Taue, wir kappen die Fesseln in dem Namen Jesu Christi. Sei frei und los, sei frei und los, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Oh, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Herr, wir nehmen sie jetzt weg durch die Kraft des Blutes Jesu Christi. Jede Festung, die der Feind gebildet hat in Jesu Namen, wir zerstören sie durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sei frei und los in Jesu Namen. Huh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. Tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk. Oh, da ist Freiheit, da ist Freiheit, da ist Freiheit. Oh, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Jesus. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Oh, da ist Freiheit, Freiheit, Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist. Oh, da ist Freiheit. Oh, da ist Freiheit. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Johannes 1, Vers 12 sagt, so viele aber Jesus als ihren persönlichen Herrn und Erlöser aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Weißt du, Christsein bedeutet nicht nur an Gott zu glauben, sondern Christsein bedeutet in Einheit mit Jesus als ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu leben. In Autorität und Freiheit. Halleluja. Halleluja. Und wenn du heute Morgen hier bist und du bist noch fern von diesem Leben, Du fühlst dich noch wie getrennt, wie abgeschnitten von diesem Leben in Christus. Von diesem Leben in Autorität und in Freiheit und in Liebe. Und du bist noch vielleicht weit weg, vielleicht hast du noch nie wirklich bewusst Jesus in dein Leben als deinen Herrn und Erlöser aufgenommen. Vielleicht hast du es mal irgendwie getan, hast mal irgendein Gebet gebetet in irgendeiner Kirche, aber du hast nicht mit ihm gelebt. Heute Morgen lädt Jesus sich wirklich ein, in diese Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes zu kommen. Er möchte dich zu einem Kind Gottes machen. Er möchte, dass du lebst als ein Kind Gottes. Und alles, was du tun musst, ist zu ihm gelaufen zu kommen. Alles, was du tun musst, ist ihn aufzunehmen. Alles, was du tun musst, ist zu sagen, ja, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Erlösung. Sei du mein Herr. Übernimm du mein Leben. Wenn dich das betrifft, wenn du merkst in deinem Herzen, jawohl, Jesus ruft mich heute Morgen, das sind einige, die Jesus ruft heute Morgen wirklich in dieses Leben der Nachfolge. Ich spreche nicht von Religion, ich spreche nicht von irgendeiner Kirchenmitgliedschaft, sondern ich spreche wirklich von einem Lebensstil der Nachfolge Jesu Christi. Also darin ist Freiheit, darin ist Autorität, darin ist Liebe, darin ist Freude. Wenn du sagst, ja, dieses Leben möchte ich, dann einfach ganz schnell, wo du bist, komm einfach ganz schnell hier nach vorne, wir wollen hier zusammen beten. Ich möchte dir jetzt persönlich die Hand auflegen und du sollst dieses Leben empfangen. Wenn du sagst, jawohl, ich brauche das, einfach da, wo du bist, komm einfach ruhig aus den Reihen raus, komm einfach ganz schnell hier nach vorne. Wir beten zusammen und du empfängst jetzt dieses Leben. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Wenn du sagst, jawohl, ich brauche dieses Leben in Jesus, ich möchte mit Jesus durchstarten, ich möchte einen Neuanfang machen mit ihm, ich möchte ihn empfangen in meinem Leben, ich möchte ja sagen zu ihm, dann einfach komm da einfach nach vorne. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. So schön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Herzlich willkommen. So schön. Ist noch jemand da? Kommt einfach ganz schnell nach vorne. Jesus ruft dich. Jesus ruft dich. Jesus ruft dich. Seine Liebe ist hier. Er ruft dich in dieses Leben hinein. Er ruft dich in diese Entscheidung hinein. Weißt du, heute ist der Tag. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Weil heute ist der Tag des Heils. Also du sagst vielleicht, ja, ich kann das auch zu Hause in meinem stillen Kämmerchen beten. Ja, du kannst zu Hause auch beten und das ist auch gut. Aber die Bibel sagt, wer Jesus bekennt, auch mit seinem Mund, auch laut vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Herzlich willkommen, so schön. Halleluja, herzlich willkommen. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt festmachen? Dann komm einfach noch nach vorne. Komm einfach noch nach vorne und empfang einfach dieses neue Leben in Jesus. Er liebt dich, er liebt dich, er liebt euch. Ihr gehört zusammen? Halleluja, schön. Er liebt euch, er liebt dich. Wie heißt du? Raimund, herzlich willkommen. Halleluja. Preist den Herrn. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Lass uns mal alle unsere Augen schließen zusammen. Alle, die im Raum sind, auch und insbesondere auch ihr hier vorne, betet mir einfach laut jetzt dieses Gebet nach, das ich euch laut vorbete. Weil wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist, und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Also sag einfach laut, Vater im Himmel, ich brauche dich. Ich möchte als dein Kind leben. Ich möchte nicht als ein Weise durch diese Welt gehen, sondern ich möchte dein Kind sein. Und Vater im Himmel, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich fern von dir war, wo ich gesündigt habe. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Danke, Herr Jesus, dass du wegen meiner Sünde am Kreuz gestorben bist und dass du wieder auferstanden bist aus den Toten, damit mir vergeben ist und damit ich neues Leben haben kann. Damit ich das Kind des himmlischen Vaters sein kann. Herr Jesus Christus, ich nehme dein Opfer jetzt für mich persönlich an. Ich nehme dein Blut für mich an. Ich sage mit meinem Mund, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Komm in mein Herz, wohne darin, durch deinen Heiligen Geist. Und führe und leite mich durch dieses Leben. Von heute an folge ich dir nach. Von heute an gehört mein Leben dir, Jesus. Ich empfange dich jetzt. Danke, Vater. Amen. Amen. Und jetzt könnt ihr eure Augen geschlossen halten. Ich lege einfach jedem von euch die Hand kurz auf und bete für euch, weil ihr werdet jetzt durch das Blut Jesu Christi, die Waschung der Wiedergeburt, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die Gemeinschaft des neuen Lebens in Jesus. Jetzt, ich spreche es dir zu, in dem Namen Jesus. Wie heißt du? Nikolai. Nikolai, der Vater im Himmel hat dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst ihm. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von dieser Liebe. Von heute an gehörst du Jesus und er gehört dir. Er ist dein Herr, er ist dein bester Freund. Er ist bei dir, er ist in dir und er wird dich nicht verlassen. In Jesu Namen. Jesu Namen, wie heißt du? Annalie. Auch dich hat Jesus heute gerufen und dein Name ist angeschrieben im Buch des Lebens, im Himmel, als eine Tochter des himmlischen Vaters. Du gehörst ihm und du gehst mit Jesus als deinem Herrn durch dein Leben. Und du wirst seine Liebe mehr und mehr erkennen und erfahren. Und du wirst dein Ziel erreichen. In diesem Leben und in alle Ewigkeit. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Liebe, Herr. Danke, Vater, für deine Herrlichkeit. Ich danke dir, Herr, dass dein Blut Geborgenheit gibt, Herr. Danke, dass dein Blut Sicherheit gibt, Herr. Danke, dass dein Blut wäscht, Herr. Danke, dass dein Blut reinigt, Herr. Und danke, Herr, dass heute alles, was sie irgendwie trennen wollte von deiner Liebe, Vater, dass es weggenommen ist, weggewaschen ist durch das Blut Jesu Christi. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen kostbaren Sohn Gottes. Herr, du hast ihn gerufen, Herr. Du hast ihn angenommen und er ist angekommen, Herr. Füll sein Herz jetzt mit deinem Frieden, Herr, und mit diesem Frieden, der höher ist als alle Vernunft und der, den niemand ihm mehr rauben kann, Herr. In dem Namen von Jesus, füll ihn mit der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Danke, Vater. Halleluja. Gottes Gegenwart ist hier. Hinter euch sind jetzt noch ganz liebe Freunde von mir, die noch bereit sind, für euch auch weiter zu beten, wenn ihr das möchtet. Ihr dürft auch gerne mit ihnen kurz in den Gebetsraum rübergehen, wenn ihr das möchtet. Ihr dürft euch einfach mal umdrehen und schauen, wer da hinter euch steht. Und wie gesagt, sie sind bereit, für euch zu beten. Ihr könnt jetzt die Gelegenheit nutzen. Einfach hinter dir ist die Melanie, genau. Hinter dir ist der Polycarp, genau. Halleluja, die sind auch ein paar, genau. Die können einfach noch euch gerne noch für euch weiter beten, wenn ihr möchtet. Und mit euch noch in den Gebetsraum gehen, wenn ihr möchtet. Und genau, drüben einfach da kurz drüber mit ihnen gehen. Und dann schenken sie euch noch was Kleines. Und wir geben ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, wenn du, bevor du auf den Platz gehst jetzt, Gott ist hier und er liebt dich. Er liebt dich so, so sehr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Sag nochmal zu deinem Nachbarn, schön, dass du neben mir sitzt in der Herrlichkeit Gottes. Vielen Dank euch allen auch noch für eure Gebete. Am Freitag waren wir bei Glory Life Augsburg. Wir hatten eine wirklich starke Zeit in Augsburg am Freitag. Gott hat mächtig gewirkt. Wirklich, die Leute haben Zuteilung bekommen. Jeder Einzelne, die Kraft Gottes ist gefallen. Der Heilige Geist war da, die Gegenwart Gottes war da. Wunder sind passiert, obwohl es gar kein offizieller Wundergottesdienst war. Aber jemand zum Beispiel hatte seinen Arm nicht mehr heben können seit längerer Zeit, konnte seinen Arm wieder normal heben. Jemand hatte nicht mehr gut gehört auf einem Ohr. Das Ohr wurde wieder klar. Bei jemandem sind chronische Magenschmerzen verschwunden, die er seit Jahren hatte und vieles, vieles mehr. Also Gott war wirklich mächtig am Wirken. Halleluja. Danke Jesus für Glory Life in Augsburg. Preist den Herrn. Da danken wir ihm mal dafür. Und danke für eure Gebete für uns dort. Und wir freuen uns heute Morgen hier zu sein und ein ganz, ganz besonderes, ich sag mal, leckeres Mahl heute Morgen hier genießen zu dürfen, geistlich gesehen. Ja, wir haben heute Morgen einen wunderbaren Gast bei uns in unserer Mitte und schon langjähriger Freund von uns aus der messianisch-jüdischen Gemeinde in Kiew, Ukraine. Und seine Frau ist heute hier, Halleluja, preist den Herrn aus der, sie wohnt gerade in der Schweiz wegen dem Krieg und wir sind sehr, sehr dankbar wirklich für dieses wunderbare Ehepaar. Sie leiten die größte messianisch-jüdische Gemeinde der Welt tatsächlich. Und es ist eine ganze Bewegung von russischsprachigen, an Jesus gläubigen Juden, ja, überall auf der Welt verteilt, auch in Israel, Amerika, überall in Europa und so weiter. Ein ganzes Netzwerk von Gemeinden. Und sie stehen wirklich momentan, und deswegen ist es auch so gut, dass sie hier sind, weil sie stehen momentan an zwei entscheidenden geistlichen Fronten. Ja. Zum einen stehen sie für die Ukraine natürlich und für die, auch für die Freiheit der Ukraine. Sie stehen dort in Kiew unter den Bombenangriffen, haben sie ihre Gottesdienste dort in der ganzen Ukraine. Sie stehen da an dieser Front sozusagen, nicht mit Waffengewalt, aber im Geist stehen sie da. Und sie stehen für das jüdische Volk weltweit, das ja auch attackiert wird, überall in Israel und an anderen Stellen. Das heißt, sie stehen wirklich an zwei entscheidenden Fronten sozusagen im Geist. Und deswegen wollen wir auch Sie heute Morgen ganz, ganz besonders herzlich begrüßen und wollen Sie wirklich auch stärken, auch mit unserem Applaus und mit unserer Liebe und mit unserer einfach Dankbarkeit auch für Ihren Dienst. Halleluja. Lassen Sie mal herzlich willkommen heißen, Boris und Anna Krisenko. Herzlich willkommen. So schön, dass ihr da seid. Halleluja. Komm nach vorne. Boris, here is the microphone. Yes, please. Josa übersetzt sie, geben wir auch mal einen kräftigen Applaus. Frisch gebackener Vater, der Josu. Halleluja. Amen. I can hear warmth of your hearts. Ich kann die Wärme eurer Herzen spüren. It's amazing and es ist so wunderbar. Because of this Israel high, I think because of this support, Israel could survive till now. Und ich glaube auch wegen dieser Unterstützung konnte Israel bis jetzt auch durchstehen. Because all over the world, hearts who leave Israel stand with Israel there alive. Überall auf der Welt die Herzen mit Israel stehen. Thank you, and I'm always very touched by Freedom of Holy Spirit here. Danke, und ich bin auch immer sehr berührt von der Freiheit des Heiligen Geistes hier. Not even in program which is how to say prepared before service. Nicht in so einem vorbereiteten Programm. There is room for Holy Spirit. Sondern here. Es gibt Raum für den Heiligen Geist and hier. And it's like come deep into hearts and like feel we could feel home even here because it's far away from our place. Und es geht tief in unsere Herzen, obwohl wir von weit weg eigentlich kommen. Thank you for your heart for Ireland of freedom of Yeshua love and this. If you permit, I say my express about worship team. Ja, danke einfach für euer Herz und auch für das Lobpreisteam. Guitar player. Für den Gitarrenspieler. Das war wunderbar. Trumpet player. Trompetenspieler, auch wunderbar. And like singer, everything. Die Sänger, Flags, alles. It's die great. Geige, alles. Atmosphäre, Yeshua welcome. Die Atmosphäre, die heißt einfach Jesus willkommen. Thank you. Danke. Thank you for welcoming Holy Spirit us and like for your hearts. Danke, dass ihr den Heiligen Geist hier willkommen heißt und uns, und danke für eure Herzen. Halleluja. What I can add. Was kann ich da noch hinzufügen? To this expression. Zu diesen ganzen Ausdrücken. Oh. Wow. So good. So good. Wow. I just was sitting here during this incredible time. Ich saß hier während dieser wunderbaren Zeit eben. And just remembered Song of Songs. Und ich habe mich dann an das Hohelied erinnert. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Like an apple tree among the other trees in the forest. Wie ein Apfelbaum unter den anderen Bäumen im Wald. Is my darling among the other men. Ist mein Liebling unter den Menschen. I love to sit in his shadow. Ich liebe es, in ihrem Schatten zu liegen. His shadow. Sein Schatten. His shadow. Sein Schatten. Upon this place. Über diesem Ort. His shining shadow. Sein strahlender Schatten. I don't know how it can be, shining shadow. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ein strahlender Schatten. But it is here. Aber es ist hier. His fruit is sweet to my taste. Seine Frucht ist süß für meinen Geschmack. Nom nom. Nom nom nom nom nom nom nom. Ooh. Ah. Oh, mama. If you were in some good zoo, wenn du in so einem guten Zoo wärst, where Orangutan, da gibt's so eine, gibt's so zum Beispiel einen Orangutan, Gorilla, Gorilla, Schimpanse, Schimpansen, and sometimes they take something very sweet. Manchmal nehmen die einfach so was ganz Süßes. And they do like this. Und dann machen sie so. And now I feel myself like. Und ich fühle mich dann auch so. Maybe not like orangutan. Vielleicht fühle ich mich nicht wie so ein Orangutan. Maybe it's too proud for me to compare myself. Vielleicht with ist das etwas zu stolz von mir, mich mit so jemandem zu vergleichen. And too cool compare myself with gorilla. Oder mich mit einem Gorilla zu vergleichen. But I think chimpanzee is enough. Aber ich glaube, ein Schimpanse reicht auch. Because his fruit is sweet to my taste. Seine Frucht ist süß für meinen Geschmack. Of course, we understand that fruit of Holy Spirit. Wir verstehen natürlich, dass es die Frucht des Heiligen Geistes ist. It's the shalom. Es ist der Friede. Holiness. Die Heiligkeit. Joy. Die Freude. Joy, Freude. And some other und noch ein paar andere Components. But somehow, aber irgendwie, when we read Song of Songs, wenn wir in im Hohelied lesen, there is another meaning of fruit. Gibt's da noch eine andere Bedeutung für diese Frucht? Something that we can test in his presence. Etwas, das wir schmecken können in seiner Gegenwart. Something that is schmecking. Etwas, das schmeckt. Schmeckt. Schmeckt. Schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt, schmeckt. And we can feel, we can test. Wir können es spüren und wir können es auch prüfen. We can test this sweetness of his presence here. Wir können die Süße seiner Gegenwart schmecken. And Holy Spirit continues behalf of the bride. Und der Heilige Geist, der macht das für seine Braut. He brings me to the banquet hall. Und er bringt mich dann in diesen Ballsaal. And in origin, house of wine. In Weinhaus. Wine's house. He brought all of us. Er hat uns alle gebracht. In the wine's house. In das Weinhaus. The banquet hall. Ins Weinhaus. Prosit. Prost. L'chaim. L'chaim. Prost. Sometimes it seems it's too strong wine. Manchmal fühlt sich etwas zu stark an für Wein. But don't worry. Aber mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei einfach lustig drauf. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig drauf. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei Please lustig turn drauf. To your neighbor and tell them. Don't Nachbarn, worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig drauf. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig drauf. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig drauf. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig drauf. Don't worry. Mach dir keine Be Sorgen. Funny. Sei lustig drauf. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig. Don't worry. Mach dir keine Sorgen. Be funny. Sei lustig. Thank you. I prepare myself for deep theological message. Ich bereite mich gerade für die tief theologische Botschaft vor. I love to sit in his shadow. Ich liebe es, in seinem Schatten zu liegen. Shadow means shadow. Schatten bedeutet Schatten. It was first attempt of a deep interpretation. Das war jetzt eine sehr tiefe Interpretation. It was not very successful attempt. War nicht ganz erfolgreich. Okay. So, in his shadow, I love to see it. It's good. His fruit is sweet to my taste. Seine Frucht ist geschmackvoll für mich. For strong, deep, theologically correct interpretation, we need to test it. Also für eine tiefe theologische Auslegung müssen wir das jetzt ausprobieren. Yeah. Yeah. So let's do. Let's do this. Just try. Ja, probier es einfach mal aus. Uff. Sweet. Süß. Sweet. Süß. Ruach. He brought all of us to the banquet hall. Er hat uns alle ins Weinhaus gebracht. Banquet hall. Weinhaus. Means banquet hall. Das bedeutet Weinhaus. And wine's house. Und Weinhaus. Everyone. Jeder von uns. Should not only could but should feel himself and herself free. Sollte sich frei fühlen. Free. Frei. Free. Frei. In wine house of our Papa. Im Weinhaus unseres Vaters. Ooh. Wow. Wow. Not just worship team. Nicht nur das Lobpreisteam. Can free. Darf frei sein. Can feel free. Kann sich frei fühlen. Not just. Nicht nur. Oh, Senior Pastor, Senior Rabbi, Senior somebody. Pastor else. Oder Rabbi oder wer auch immer. Not just usher. Nicht nur die Ordner. Not just my friend. Nicht nur mein Freund hier. But each one of us. Sondern jeder von uns. Can. Kann. And should feel. Und sollte. Should experience freedom. Sich frei fühlen, sollte Freiheit empfinden. Because if you first time in this incredible place, wenn du das erste Mal heute hier an diesem wunderbaren Ort bist, and you're looking, und du schaust dich um, and you're thinking, und du denkst dir, what's happened here? Was ist hier passiert? Who is this man? Wer ist dieser Typ? You're right. Ja, dann hast du recht. It just accidentally happened. Das ist aus Versehen passiert. That's just. And maybe you ask yourself. Vielleicht fragst du dich ja. Is he really German? Is that right? Is he really? Deutsch. Deutsch. ist er wirklich Deutscher? No. Nein. He's really. Er ist not. Wirklich. Ist er wirklich nicht? But he tried. Aber er versucht's. And during this trying, he lost himself. Und in dem Versuch hat er sich irgendwie selbst verloren. Because here is such atmosphere of Holy Spirit. Weil hier so eine Atmosphäre des Heiligen Geistes da ist. That when you try, wenn du versuchst, to imitate somebody, jemanden zu imitieren, except of Yeshua, außer Jesus. When you try, wenn du versuchst, to pretend to be somebody whom you are not really, jemand zu sein, der du gar nicht wirklich bist, you becoming lost. Dann verlierst du dich. You lost yourself. Dann verlierst du dich selbst. Yes. Ja. Because when Holy Spirit coming and His shadow, His tent, His Shekinah. At this place, upon this place. Wenn der Heilige Geist kommt und mit seiner Shekinah einfach diesen Ort überschattet, freedom of Holy Spirit. Dann ist da die Freiheit des Heiligen Geistes. Gives you all rights to be who you are. Das gibt dir das Recht, der zu sein, der du bist. Not to try to pretend. Nicht zu versuchen, jemand zu sein. Not to try to play a game. Nicht irgendwelche Spiele zu spielen. Not to try to imitate somebody. Nicht irgendwie jemanden nachzuahmen. You're just losing. Du verlierst einfach your control. Deine Kontrolle. And when we're losing our control, und wenn wir unsere Kontrolle verlieren, controlling power, unsere kontrollierende Kraft, controlling authority, unsere kontrollierende Autorität, trying to be totally concentrating, komplett konzentriert zu sein, we need to be normal, wir müssen normal sein. We need to be extra normal. Wir müssen sogar außernormal sein. We need to protect our reputation. Wir müssen unseren Ruf bewahren. Image, image. Unseren Ruf, unseren Ruf. I need my image. Mein Ruf. But I forgot. Aber ich habe vergessen. Where my image? I forgot my mask. Ich habe vergessen. Was ist das überhaupt? I'm naked. Ich bin wie nackt. Oh. Ja. Halleluja. Halleluja. It's so precious place for us. Es ist so ein wertvoller Ort für uns. When we coming to Germany, wenn wir nach Deutschland kommen, we try to understand. Dann versuchen wir zu verstehen. We will be in Stuttgart. Wir werden in Stuttgart sein. And can we attend meeting of Glory Life? Können wir da dann eine Versammlung von Glory Life besuchen? Sincerely, I was not going to take Mike here today. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, heute hier zu predigen. I just wanted with my dear wife to come to relax, to rest, to rejoice, to celebrate. Ich wollte eigentlich mit meiner Frau hierher zu kommen, um zu entspannen, Spaß haben, Freude haben, mich zu verlieren. This family, Holy Spirit, mit dem Heiligen Geist, der Heiligen Geist Atmosphäre. But, aber it's not my guilt that I'm here. Es ist nicht meine Schuld, dass ich hier bin. Their guilt. Es ist, sie waren das. My place there on the floor. Mein Platz ist eigentlich da auf dem Boden irgendwo. Wow. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Because this is a banquet hall. Weil das hier ist das Weinhaus. This is the house of his feast. Das ist das Haus seines Festes. This is the wine house. Das ist das Weinhaus. And und it's so interesting how he created his children and his family. Es ist so interessant, wie er seine Kinder und seine Familie geschaffen hat. So that his house. Das ist sein Haus. His home. Seine Heimat. Each his child. Jedes seiner Kinder. Can feel himself as a host. Kann sich wie ein Gastgeber für ihn fühlen. Not just guest. Nicht nur als Gast, but the host. Sondern als Gastgeber. You are host. Ihr seid Gastgeber. And you can turn to your neighbor and say, und du kannst dich zu deinem Nachbarn drehen und sagen, welcome. Willkommen. Welcome. Willkommen. Welcome. Willkommen. Welcome. Willkommen. To my home. Willkommen bei mir daheim. Just say it. Welcome to my home. Willkommen bei mir daheim. His home, your home. Sein Heim ist dein Heim. Yeah, in general, this is, I think, deepest theological message that I can share with you today. Ich glaube, das war jetzt die tiefste theologische Botschaft, die ich mit euch heute teilen werde. Okay. Okay. Okay. Halleluja. Mamma mia. Mamma mia. It's so good that no one Orthodox Jew here. Es ist so gut, dass sonst keiner hier ist. Kein orthodoxer Jude hier ist. You cannot imagine. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Because according to Jewish calendar, weil nach dem jüdischen Kalender, today is 9th of Av. Ist heute 9th Av. Av. Yeah. It's most sad. Most black date in Jewish calendar. Das ist der traurigste, der schwärzeste Tag im jüdischen Kalender. And many Orthodox and conservative Jews worldwide they weeping today. Und viele orthodoxe und konservative Juden heute, die weinen einfach. Ashes. Und werfen Asche auf ihr Haupt. Black. Tragen nur schwarz. And I have great compassion to my brethren. Und ich habe großes Mitgefühl mit meinen Brüdern. But aber in 8th chapter of prophet Zechariah. Aber im 8. Kapitel des Propheten Zachariah. Zachariah. Zachariah. Exactly. In Deutsch it's correct. Aber auf Deutsch ist das schon richtig, ja. In English, in Englisch nicht so ganz. Americans always change everything. Oh. Die Amerikaner, die ändern eh immer alles ein bisschen. I'm sorry. Ah, tut mir leid. So, eighth chapter of prophet Zechariah. Also im 8. Kapitel vom Propheten Zechariah. Written. Da kannst du lesen. This day of fast. Da heißt es, dieser Tag des Festes. This day of mourning. Ach, dieser Tag des Fastens, dieser Tag des Trauerns. This day of sorrow. Dieser Tag des Verzweifelns. Will become. Wird es werden. joyful day. Zu einem freudvollen Tag. Day of feast. Ein Tag des Festes. Day of loud celebration. Ein Tag des Feierns. When? Wann? When Messiah will come. Wenn der Messias kommen wird. Amen. And if Messiah und wenn, has come. Wenn der Messias gekommen ist. For us. Für uns. We need to celebrate. Dann müssen wir feiern. We need to be joyful. Dann müssen wir uns freuen. To drink spiritual wine. Den Wein des Geistes trinken. To dance. Tanzen. Why? Because. Warum? Weil. Because of course, of course. Sorry. Because it's written in chapter 61 of our dear Ishayahu, Isaiah. Weil es steht im Kapitel 61 von Jesaja. What is written there? Was steht da? Now we will read it. Ah, das schauen wir uns jetzt mal an. Halleluja. Halleluja. The spirit of Adonai Elohim is upon me. Der Geist des Herrn ist auf mir. Upon him. Auf ihm. Who came. Der kam. For break. Zu zerbrechen. All bandages. Alle Ketten. All chains. Alle Ketten zu zerbrechen. Break all prisons. Alle Gefängnisse zu öffnen. And produce great exodus for each one from all nations. Und einen Exodus von allen aus allen Nationen zu bewirken. Who really surrendered him. Die ihm, sich ihm untergeordnet haben. Spirit of Adonai Elohim is upon me, because Adonai has anointed me. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. To announce good news to the poor. Um den sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen. He has sent me to heal the brokenhearted. Weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. To proclaim freedom to the captives. Freiheit auszurufen den Gefangenen. To let out into light. Those bound in the dark. Und Öffnung des Körpers den Gebundenen. To proclaim the year of favor of Adonai. Um auszurufen das Jahr der Annehmung des Herrn. And the day of vengeance of our God. Und den Tag der Rache unseres Gottes. To comfort all who mourn. Und zu trösten alle Trauernden. Yes, provide for those in Zion who mourn. Um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen geben Kopfschmuck statt Asche. Giving them garlands instead of ashes. Ihnen geben Kopfschmuck statt Asche. The oil of gladness instead of mourning. Freudenöl statt Trauer. A cloak of praise instead of heavy spirit. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. So that they will be called oaks of righteousness. Damit sie genannt werden Terebinden der Gerechtigkeit. Planted by Adonai, in which he takes pride. Eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. They will rebuild the ancient ruins, restore sites long destroyed. They will renew the ruined cities, destroyed many generations Go. Und sie werden die uralten Trümmer aufbauen, die Verwüstung der Vorzeit aufrichten und sie werden die verödeten Städte erneuern, was wüst lag von Geschlecht zu Geschlecht. Manifestation of our righteousness. Die Manifestation unserer Gerechtigkeit. Manifestation of God's power inside of us and through us. Die Manifestation Gottes Kraft in uns. Manifestation that victory that already became our victory. Die Manifestation des Sieges, der schon zu unserem Sieg geworden ist. Can happen only after. Und das kann nur passieren, nachdem we will break, wir uns lösen. Wearing of ashes, of mourning, of sorrow, of darkness. Diesen Ring und diese Ketten der Trauer und der Dunkelheit. When we stop to walk, wenn wir aufhören zu wandeln, in our life like this, in unserem Leben, wenn wir aufhören so in unserem Leben zu wandeln, I want to be as small as possible. Ich möchte so klein wie möglich sein. I want to make myself almost invisible. Ich möchte mich eigentlich selber so unsichtbar machen. I want to hide myself. Ich möchte mich verstecken. I want darkness. Ich möchte Dunkelheit. Evil. Everything so dangerous. Alles ist so gefährlich. People so suspicious. Die Leute sind so verdächtig. At least I have suspicion about them. Und ich habe auch so meine Verdächtigung über sie. I don't know. Ich weiß nicht. We all know this world is dark, dark, dark, dark. Wir wissen, diese Welt ist dunkel, dunkel, dunkel. Hey, what to do, brothers? Was machen wir da, Brüder? Please hide myself. Bitte versteckt mich. Hide me, hide me. Versteckt mich, versteckt mich. Protect me. Beschützt mich, beschützt mich. It's not manifestation of righteousness. Das ist jetzt nicht die Manifestation der Gerechtigkeit. Real manifestation of victorious sons and daughters. Das ist nicht die Manifestation der siegreichen Söhne und Töchter des allmächtigen Gottes. Halleluja. Halleluja. In the beginning. Am Anfang. If we really repented. Weil wenn wir wirklich Buße getan haben. If we really surrendered to our dear, loving, beautiful Papa. Wenn wir wirklich unserem liebenden, wunderbaren Vater untergeordnet haben. We need to break old clothes. Dann müssen wir die alten Kleider zerreißen. We need to make ourselves naked before his eyes. Wir müssen uns nackt machen vor seinen Augen. And then receive his new wearing. Und dann empfangen wir seine neue Kleidung. Wearing of Messiah. Wir tragen den Messias. Wow. Bright. Die Braut. Bright. Braut. Wearing of bride. Die Braut trägt die Braut. Phew. Shining. Und das strahlt. Joyful. Freude. Free and bold. Frei und kühn. Nice, beautiful. Nett, wunderschön. And then, und dann, when we will rejoice in any circumstances, wenn wir uns in jedem Umstand freuen, wenn wir uns freuen, in complicated situation in Europe, in komplizierten Situationen in Europa, and relatively easy situation in Ukraine, und einer relativ einfachen Situation im Vergleich in der Ukraine. Last autumn, letzten Herbst, I was, as every year, at the All Nation Convocation in Jerusalem by Tom and Kate Hess. War ich bei dieser All Nations Versammlung in Jerusalem von Tom und Andy Hess. And it was huge Iranian attack. Es war, da war dann kam dann diese große iranische Attacke. Different missiles, drones. Mit Raketen und Drohnen. And we all were taken to bombing shelter in Ramat Rachel Hotel. Und wir sind alle in so einen Bunker geführt worden in dem Hotel. And I was sitting with representatives of different nations. Und ich saß da mit Repräsentativen von unterschiedlichen Nationen. And I saw their faces. Und ich habe ihre Gesichter gesehen. They were so serious. Die waren so ernst. So tensive. So angespannt. And I decided to be again normal God's clown. Und ich habe mich entschieden, wieder der ganz normale zu sein. One time, one serious person, religious person, to ask me. Und dann ist so eine ernste religiöse Person auf mich zugekommen und hat mich gefragt: How can Rabbi behave like clown? Wie kann sich denn ein Rabbi wie so ein Clown aufführen? And I told, because. Dann habe ich gesagt, ja, das liegt dran, weil. My king. Mein König. Presented me special honor to be his clown. Hat mir die besondere Ehre gegeben, sein Clown zu sein. And I began to tell stories to different people. Habe ich die Geschichten erzählt unterschiedlichen Leuten. About Ukraine. Davon, was in der Ukraine passiert. Some funny story. Einige waren lustige Geschichten. Crazy funny story. Andere waren so verrückt lustige Geschichten. When we experienced much, much, much heavy. Bombing, much more heavy missiles than Iranian. Als wir zu der Zeit sehr viel heftigere Angriffe und Raketenangriffe als dieser iranische Anschlag erlebt haben. And step by step they began to relax. Und Schritt für Schritt haben sie sich dann entspannt. Then smile. Sie haben gelächelt. To laugh. Haben gelacht. And we began to speak because before all were like this. Und dann haben wir angefangen zu sprechen, weil davor waren alle so. And even if they were praying, they were praying like this. Selbst wenn sie gebetet haben, haben sie einfach so gebetet. Not correct. Das ist nicht so gut. It's not family prayer. Das war jetzt kein Familiengebet. Not real funny Jewish prayer. Kein lustiges jüdisches Gebet. And only in the end. Und nur am Ende war es so. After all, most of all. Zumindest nachdem so fast alles vorbei war. Be honest, not all relaxed, but most of all relaxed began to smile, to laugh. Also haben sich nicht alle, aber fast alle haben sich entspannt, haben angefangen zu lachen, zu lächeln. Only in the end I described what kind of rockets our friend Putin sent to Ukraine. Erst danach habe ich so beschrieben, was das für Raketen waren, die unser Freund Putin da zu uns geschickt hatte. Iran has no one such rocket. Und Iran hat solche Raketen gar nicht. Yeah, and they understood. Oh, und haben sie verstanden? Oh, if they can receive so light, such testing, of course we can trust God with the joy here in Jerusalem. Dann haben sie sich gesagt, ja, also wenn die so fröhlich sein kann mit solchen Herausforderungen, dann können wir uns auch hier freuen in Jerusalem. Ja, Halleluja. Two last stories, very short. Zwei Geschichten noch, sehr kurz. Maybe you read in the news, maybe not, but maybe last 4 or 5 months, Putin decided to punch especially Kiev, special hard way. Also vielleicht habt ihr es in Nachrichten mitbekommen, vielleicht auch nicht, aber in den letzten Monaten hat Putin angefangen, insbesondere auf Kiew einzugehen oder da stark zuzuschlagen. And still, what God promised to us, third day of this war. Und das, was Gott uns am dritten Tag dieses Krieges versprochen hatte, at the first Shabbat during this war, am ersten Sabbat während dieses Krieges, he fulfills very, very accurate. Das, was uns da versprochen hat, erfüllt sehr, sehr genau. No one among members of our Kiev's congregation and our other congregations in Ukraine. Keiner aus unserer Gemeinde dort in der Ukraine. No one was killed. Keiner wurde getötet. Literally. And under these terrible missiles, like Iskander, very intercontinental and other huge missiles. Also und unter all diesen Raketen, diesen ganzen unterschiedlichen Arten, die sie da haben. No one in our congregation in Kiev. Keinen in unserer Gemeinde in Kiew. No one in our congregation in Kharkov. Keinen in unserer Gemeinde in Kharkiv. Very dangerous place. Ein sehr gefährlicher Ort. 26 kilometers from Russian border. 26 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. No one in Zaporozhye congregation. Niemand in der Gemeinde von Zaporozhye. And some other. Und an einige anderen. No one under all this crazy Russian stuff. Niemand unter all diesen verrückten Angriffen. No one was even wounded. Es wurde nicht mal jemand verletzt. Not because we are better. Nicht weil wir irgendwie jetzt was Besseres wären. Compared with those who were killed and wounded. Im Vergleich zu denen, die gestorben sind und oder verwundet wurden. Maybe we ourselves were worse than some victims. Vielleicht sind wir sogar schlechter als manche der anderen Opfer. Only one reason. Aber es gibt nur einen Grund. We belong to him. Wir gehören zu ihm. We belong to him. Wir gehören zu ihm. And we know him. Und wir wissen das. And we know his word. Und wir kennen sein Wort. And we trust him. Und wir vertrauen auf ihn. And we trust his logos. Und wir vertrauen auf sein Wort. And we trust his rema. Und wir vertrauen auch auf sein zu uns gesprochenes Wort. Halleluja. Halleluja. So, after one of these terrible attacks, also nach einer dieser schrecklichen all Angriffe. People in Kiev were like, and we came to Shabbat meeting. Also waren alle in Kiev so und wir sind dann in Sabbat-Treffen gegangen. And not all of our people could come because of transportation. Und es konnte nicht jeder kommen, weil einfach die Transportmittel beschränkt waren. And I saw empty places in the hall. Und ich habe dann leere Plätze im Saal gesehen. And I saw expression of some faces. Und ich habe so manche Gesichtsausdrücke gesehen. And I could not preach. Und ich konnte einfach nicht predigen. And I told people, und ich habe den Leuten gesagt, let form small groups. Lass uns Kleingruppen bilden. 3-4 people. 3-4 Leute. And share with each other. Und lass uns einander mitteilen. Just your fears. Einfach deine Ängste. Share. Teile es den anderen mit. About what you were afraid. Egal das, wovor du gerade Angst hast. What fear attacks you right now? Welche Furcht greift dich gerade an? And through this conversation. Also in dieser Unterhaltung. Of course, in the beginning it was a little painful. Also am Anfang war es natürlich etwas schmerzhaft. But later, whoa. Aber später, whoa. People understood. Haben Leute verstanden. And many those who forgot, they remember. Und die, die es vergessen hatten, haben sich wieder dran erinnert. We are in family. Wir sind eine Familie. We could have no shame. Wir brauchen keine Scham zu haben. God receives us. Gott empfängt uns. With our weaknesses. Mit in unseren Schwächen. With our fears. Mit unseren Ängsten. With our problems. Mit unseren Problemen. And in his family. Und in seiner Familie. He helps us. Hilft er uns. To fix all of this. Die Dinge zu beheben. And help each other. Und uns einander zu helfen. To become free. Und frei zu werden. Amen. Halleluja. Halleluja. Last story. 2 weeks later was even more huge attack. Und 2 Wochen später war sogar noch ein schlimmerer Angriff. And I came and I thought again, let people sit together and share fears. And Holy Spirit said, no. Und dann habe ich wieder gedacht, okay, lass alle wieder zusammensitzen und einfach ihre Ängste teilen. Und der Heilige Geist hat gesagt, nein. Hä? Hä? Was? Boom, boom, boom. What do you want? Was willst du? And he said. Und er hat gesagt. He showed me. Er hat mir gezeigt. That he expects. Dass er erwartet. Celebration. Eine Feier. Joy. Freude. And laughter. Und Gelächter. I said, how? Wie denn? Ich? I'm discouraged too. Ich bin auch etwas entmutigt. Ja. Let people form groups. Lass Leute wieder Kleingruppen bilden. And then tell und only funny and even ridiculous things that they experienced during this terrible, crazy rocket drones attack. Und sag ihnen, sie sollen sich einfach nur die verrückt lustigen Dinge und so erzählen, die sie während diesen Angriffen erlebt haben. You cannot imagine what happened. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. People began to tell crazy stories. Leute haben ganz verrückte Geschichten erzählt. I could not believe what they told. Ich konnte gar nicht glauben, was sie da erzählt haben. About themselves. Über sich selbst. About neighbors. Über die Nachbarn. About their houses. Über ihre Häuser. About even their children. Sogar über ihre Kinder. And began to laugh. Und sie haben angefangen zu lachen. To laugh. Zu lachen. About their cats. Über ihre Katzen. Dogs. Hunde. Yeah. Soon, whole audience was. Bald war die ganze Versammlung einfach am Feiern. And I did not need to encourage people. Und ich musste die Leute gar nicht dazu ermutigen. They encouraged me. Sie haben mich ermutigt. And all of us were under laughing Shekinah of Holy Spirit. Und wir waren wirklich unter dieser Shekinah des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. That's all. Halleluja. Das ist alles. Halleluja. Halleluja. Wow. Can we raise up our hands? Können wir unsere Hände heben? Ah. Halleluja. Halleluja. Ruach. Ruach. Ruach. Ruach. You saw God. Du bist gut. Ruach, Geist. Oh, thank you, Ruach, that you created this family. Danke, dass du diese Familie erschaffen hast. Where we can enjoy. wo wir genießen können. Where we can meet together with our brothers and sisters. Wo wir mit unseren Brüdern und Schwestern zusammenkommen können. Hey. And release und freisetzen to the Calvary Cross. Ans Kreuz von Golgatha. All our fears, all unsere Ängste, doubts, Zweifel, disappointments, Enttäuschungen, disappointments, Enttäuschungen, disappointments, Enttäuschungen, and disappointments, da noch mal Enttäuschungen. And Bobby's appointments. Und Enttäuschungen. And Rabbi's appointments. Enttäuschungen. And I did not count so many. Ruach. Ja, Geist. Ruhe. Let me finish the prayer. Lass mich das Gebet noch fertig machen. Please, let every home of your children. Herr, bitte lass jedes Heim deiner Kinder. My dear friends, meine lieben Freunde, become filia of wine's house. Zu einem Weinhaus werden. Glory Life Wine's House. Ein Glory Life Weinhaus. Every home of them. Jedes Heim von ihnen. Jedes Haus. That be filled of your power. Lass es gefüllt sein mit deiner your Kraft. Presence, mit deiner Gegenwart. Your fun. Mit deiner Freude. Your brightness. Deiner Helligkeit. Shining of Yeshua. Mit dem Licht Yeshuas. Your incredible holy oil. Deinem wunderbaren heiligen Öl. Every home. Jedes Haus. And let all of their homes und lass alle ihre Häuser become part of Glory Life Winehouse. Ein Teil des Glory Life Weinhauses werden. represent all of us freedom of drink. Freedom of holy drunkards. Die schenken die Freiheit im heiligen Betrunkensein. And let many serious religion and atheistically religion people will ask, are you real German? Und viele ernste religiöse oder auch atheistisch religiöse Leute werden fragen, seid ihr wirklich Deutsche? Us, are you real Ukrainians? Genauso wie sie uns gefragt haben, seid ihr wirklich Ukrainer? Or in Israel, are you real Jews? Oder in Israel haben sie uns gefragt, seid ihr wirklich Juden? Ah, and approval of that we all real Germans. Und ja, we're all real Jews. We're all real Ukrainians. Because we're all citizens of heavenly Jerusalem. Ja, wir sind alle Halleluja. Bürger des himmlischen Jerusalems. Halleluja. Halleluja. Einige sind immer noch am Denken, ha? Wie überlegst du immer noch, was hat er getrunken? Ich weiß, einmal haben uns ein paar Leute besucht in... Einmal haben uns ein paar Leute besucht in einem Gottesdienst und da waren wir auch ziemlich gut mit neuem Wein voll. Und dann kamen sie, und es waren so junge Leute, und die haben dann gesagt, welche Art von Drogen habt ihr genommen? Was ist, und dann haben sie, und sie haben dann uns erzählt, was sie so nehmen. Und wollten wissen, was wir so nehmen. Da habe ich gesagt, wir haben eigentlich nur Heiligen Geist genommen. Aber weißt du, wenn du vielleicht ein bisschen wenn du ein bisschen in Verlegenheit bist noch, dann bist du in guter Gesellschaft. Weil oh ja, ja, es ist wirklich stark hier vorne. Halleluja. Weil in der Bibel heißt es, am Tag von Pfingsten, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, da kamen die Leute, um zuzuschauen, weil sie hatten dieses Geräusch gehört und sie dachten, da ist irgendwas im Gang in dieser Gemeinde. Da passiert irgendwas. Sie hatten es gehört. Und dann kamen sie. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 12, dann heißt es, sie entsetzten sich aber alle. Vielleicht warst du auch entsetzt. Ein paar, die über Livestream zugeschaut haben, die waren heute entsetzt. Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Das habe ich genau gesehen. Die waren entsetzt. Die waren entsetzt. Sie entsetzten sich aber alle und sie waren in Verlegenheit, heißt es da. Und sie sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Das war die menschliche Interpretation. Es gibt immer eine menschliche Interpretation von Dingen und es gibt eine geistliche Interpretation von Dingen. Aber manche wirst du vielleicht nicht überzeugen heute in diesem Gottesdienst, dass dass wirklich der Heilige Geist am Wirken ist. Und dass keine anderen Hilfsmittel gebraucht wurden. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Als ich das allererste Mal in so einem Gottesdienst war, wo der Heilige Geist wirklich gefallen ist, wirklich gewirkt hat, und ich habe da auch einige Leute gesehen, die saßen in dem Gottesdienst. Ich war damals Theologiestudent und war sehr gut studiert. Und ich habe die Leute gesehen, wie sie im Gottesdienst saßen. Und der eine hat so seinen Kopf so. Ungefähr so wie Rabbi Boris. So. Saßen sie im Gottesdienst. Und ich dachte, mal, die haben echt alle zu viel getrunken, dachte ich. Dachte, was ist mit denen los? Und ich wollte eigentlich den Gottesdienst verlassen, so wie du vielleicht auch heute. Aber dann habe ich schnell ein Gebet gebetet und das ist, war sehr schlau. Ich habe nämlich gebetet, ich habe gesagt, okay Herr, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber alles, was von dir ist, das will ich. Alles, was nicht von dir ist, das will ich nicht. Und ich dachte, oh, da ist sicher ganz viel nicht von Gott. Aber wenn wenigstens ein klein bisschen von Gott ist, dann will ich das kleine bisschen von Gott. Gegen Ende des Gottesdienstes dachte ich dann, vielleicht ist doch ein bisschen mehr von Gott, als ich dachte am Anfang. Aber dann bin ich gegangen von diesem Gottesdienst und da habe ich gedacht, jetzt brauche ich erstmal Abstand. Jetzt brauche ich erstmal Abstand. 3 Wochen habe ich diese Gemeinde gemieden. Aber nach 3 Wochen hat mich das nicht mehr losgelassen. Ich dachte, da war doch mehr von Gott, als ich dachte. Und ich hatte diesen Hunger. Weißt du, wenn du diesen Hunger hast nach Gott, wie von euch haben wirklich Hunger nach Gott? Wirklich, du willst wirklich Gott erleben. Weißt du, wenn du diesen Hunger hast nach Gott, dann, weißt du, dann erkennst du unbewusst, vielleicht am Anfang ist dein Verstand wirklich herausgefordert, vielleicht bist du geradezu beleidigt, dein Verstand ist beleidigt, da denkt, das kann nicht wahr sein, wie Rabbi Boris sagte, kann ein Rabbi sich wie ein Clown benehmen? Dein Verstand sagt, nein, das kann nicht sein. Aber etwas tief in dir, dein Geist sagt, da ist etwas dahinter, was den tiefen Hunger meiner Seele, der tief in meinem Innersten ist, was ihn stillt. Weißt du, Gott stillt jeden Hunger. Gott stillt jeden Durst. Du brauchst kein Alkohol mehr. Du brauchst keine Drogen mehr. Weil jedes Bedürfnis deines Innersten wird gestillt in Gott. Er kann es viel besser. Und ich sagte, er kann es ohne Nebenwirkungen. Halleluja. Lass uns mal unserem Herrn wirklich einen Applaus geben. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke Jesus. Und weißt du, was ich gerade so gedacht habe, als Rabbi Boris gepredigt hat, Also dachte, hey, wenn sie im Bunker in Jerusalem eine Party haben können mit Jesus, wenn sie sogar im Bunker in Kiew, wo noch heftigere Raketen niedergehen, sich im Herrn freuen können und feiern können und jubeln können, wie viel mehr haben wir als Christen hier in Deutschland, ich sag mal geradezu die Pflicht, uns zu freuen im Herrn. Wie viel mehr haben wir Grund, uns zu freuen im Herrn? Weißt du, unser Gott ist gut. Weißt du, sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist gut. Alle Zeit. Zu jeder Zeit. Unter allen Umständen. Auch wenn es ganz heftig kommt. Und wenn es noch heftiger kommt. Gott ist gut. Und du hast allen Grund, dich zu freuen in ihm. Halleluja. Komm, lass uns nochmal freuen in ihm. Lass uns nochmal freuen in unserem Gott. Halleluja. Oh, danke Jesus, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Oh, wir danken dir, Herr. Halleluja. Halleluja. Und lass uns mal einfach im Geist beten, unsere Stimme erheben. Lass uns beten, gerade jetzt auch für unsere Brüder und Schwestern. Überall in der Ukraine, überall in Israel, im jüdischen Volk, überall, wo sie bedroht sind, auch im Gazastreifen. Lass uns beten. Lass uns beten für die Menschen, die unter Raketenbeschuss sind. Lass uns beten für die Menschen, die in Ängsten sind. Oh, Vater, wir erheben unsere Stimme, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass deine vollkommene Liebe alle Furcht austreibt, Herr. Oh, wir danken dir, Vater, dass deine vollkommene Liebe so viel stärker ist als jede Angst und jede Einschüchterung, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, dass die Freude an dir unsere Stärke ist, Herr. Dass die Freude an dir unsere Zuflucht ist, Herr. Dass die Freude an dir unsere Festung ist, Herr. Und Vater, wir beten, Herr, für unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine, Herr. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern in Israel, Herr. Wir beten für unsere Brüder und Schwestern überall auf der Welt, wo sie bedroht sind, Herr. Durch Krieg und durch Gewalt und durch Verfolgung, Herr. Und wir rufen aus, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir setzen die Freude Gottes in ihren Herzen frei. Oh, dass diese Freude übernimmt, Herr. Egal wie die Umstände sind, Herr. Dass die Freude Gottes, die Kraft Gottes offenbar wird in ihrer Mitte, Herr. Und dass sie sehen, ja, es gibt immer noch einen Grund, sich zu freuen. Ja, es gibt immer noch einen Grund zu jubeln. Ja, es gibt immer noch einen Grund zu jauchzen im Herrn. Ja, es gibt immer noch einen Grund, wirklich frei zu leben. Es gibt immer noch einen Grund, in Freiheit zu gehen. Es gibt immer noch einen Grund, frei zu sein, weil Jesus uns frei gemacht hat. Halleluja, weil er uns erlöst hat. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir loben dich, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, betet wirklich für unsere Geschwister. Weißt du, die Sache ist tatsächlich die, wo die größte Bedrohung ist, sei es Verfolgung, sei es Krieg, was auch immer, wo Leute wirklich mit dem Geist Gottes gehen, kannst du teilweise die größte Freude finden. Die größte Begeisterung für Jesus. Halleluja. Also das ist Geist. Das ist nicht natürlich, sondern das ist Geist. Das ist übernatürlich. Und weißt du, da glaube ich, weißt du, wenn wir an diesem Ort bleiben, weißt du, da liegt auch das Geheimnis für göttliche Bewahrung. Wie du gehört hast, keiner aus der Gemeinde, und es sind viele, es gehören viele wirklich, an verschiedenen Orten in der Ukraine gehören viele Leute zu dieser Bewegung. Aber keiner verletzt, keiner gestorben. Ja, das ist übernatürlich. Amen. Weißt du, aber der Schlüssel ist, dass wir unsere Zuflucht im Herrn nehmen. Der Schlüssel ist, dass wir unsere Zuflucht in der Herrlichkeit Gottes nehmen. Und manchmal brauchst du einfach nicht so sehr wie eine kräftige Dosis Freude. Halleluja. Amen. Halleluja. Damit du an diesem Ort bleibst. Im Geist. Amen. Preis den Herrn. Lass uns nochmal Rabbi Boris und Anna, lass uns ihnen einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Vielen Dank, dass ihr steht. Vor allen Dingen, wirklich, lass mich das sagen. Vielen Dank, dass ihr steht im Geist an diesem Ort, wo ihr steht. Dass ihr steht für das Volk Gottes, dass ihr steht für das jüdische Volk, dass ihr steht für die Christen in der Ukraine und weltweit. Danke, danke, danke, danke, danke. Halleluja. Und jetzt wollen wir sie auch unterstützen mit dem, was Gott uns auch an finanziellen Möglichkeiten gegeben hat. Wir wollen einfach heute eine Sammlung einnehmen für die messianisch-jüdische Bewegung unter ukrainisch- und russischsprachigen Menschen überall auf der Welt. Wir wollen da hineinsäen. Frag den Heiligen Geist, was darf ich da hineinsäen heute Morgen in diese Bewegung. Du hast hier vor Ort hast du immer zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder in bar geben, wenn wir jetzt die Eimer durchgeben, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist. Kannst die eine Hälfte mit nach Hause nehmen, mit der Kontonummer drauf und in den nächsten Tagen überweisen. Die andere Hälfte tust du rein in den Eimer, sodass wir wissen, womit wir rechnen können und dass wir das dann einfach weiterleiten können an Rabbi Boris und die ganze Bewegung, die von Kiew ausgeht. Halleluja. Und der Herr wird mächtig wirken, auch mit deinem Opfer. Weißt du, wenn du in so einen guten Boden reinsäst, dann wirst du ernten, sagt es die Bibel, 30-fach, 60-fach und 100-fach. Halleluja. Also frag den Heiligen Geist, lass dich führen und leiten. Wir geben hier die Eimer durch vor Ort. Wenn du über Livestream zuschaust, dann sind die Infos eingeblendet, sodass du auch über Livestream bzw. über Internet geben kannst. Entweder über unsere Kontonummer kannst du direkt geben mit der IBAN oder du kannst PayPal nutzen oder du kannst per Kreditkarte auf unsere Homepage gehen und kannst dort überweisen oder die Kreditkarte einsetzen. Preis den Herrn. Ja, lass uns die einmal durchgeben. Wer das durchgibt, noch ein paar Zeugnisse. Gestern hatten wir ja unser Kaffee der Begegnung mit ukrainischen Flüchtlingen hier bei uns drüben im Café. Es waren fast 90 Leute waren da gewesen gestern. Preis den Herrn. Und alle, die neu waren und auch alle, die sonst da waren, alle haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Halleluja. Preis den Herrn. Wunder sind passiert. Leute sind freigesetzt worden. Es war wirklich eine starke, starke Zeit gestern in der Gegenwart Gottes da im Café der Begegnung. Und hier gibt's auch noch weitere Zeugnisse aus den letzten Gottesdiensten. Zum Beispiel hier ist ein Zeugnis noch aus dem Gottesdienst in Hamburg, ist jetzt zurückgekommen. Also wir waren Anfang Juli, waren wir in Hamburg, haben dort gedient. Da war ein Mann da, dem habe ich die Hand aufgelegt. Am Ende vom Lobpreis hatte ich ein Wort der Erkenntnis und er kam nach vorne und er hat erlebt, wie ein Brennen seinen Rücken unter den Schulterblättern runtergelaufen ist und im oberen Teil der Wirbelsäule und dadurch oder seitdem hat sich sein Rundrücken deutlich gemildert und er hat jetzt eine aufrechte, stabile Haltung und er sagt, er kann das als Gärtner besonders gut gebrauchen. Eine sehr auffällige Auswirkung, sagt er. Halleluja, danke Yeshua, sagt er. Danke Jesus. Andere Bericht ist noch aus St. Pölten, da schreibt jemand, meine katholische Freundin Katharina war mit mir im Gottesdienst bei Georg Karl und Irina am 21.22.6. in St. Pölten und das erste Wort der Erkenntnis, das ich hatte, war für eine Halsverletzung, Halswirbelsäulensyndrom, Schleudertrauma und diese Freundin hatte seit 3 Jahren dieses Halswirbelsäulentrauma nach einem Unfall, Schmerzen im ganzen Halsbereich gehabt und Jesus hat sie geheilt und sie ist so glücklich. Danke Jesus, er ist unser Arzt. Halleluja. Danke Jesus. Amen. Und dann ist noch hier ein Zeugnis von der Mai-Konferenz in Coburg, wo wir waren. Und da ist jemand von Depressionen freigesetzt worden, unter anderem. Und zwar schreibt sie hier, schon am zweiten Tag der Mai-Konferenz bin ich morgens aufgewacht und ich spürte eine unbändige Freude in mir, wie seit Jahren nicht mehr. Viele, viele Jahre hatte ich mit Depressionen zu tun und dieses Gefühl, nachdem ich meine Augen am 29. Mai geöffnet habe, war, als wäre ich 5 Jahre alt und würde mich auf den vor mir liegenden Tag freuen. Es war so unbeschreiblich herrlich. Praise the Lord, Gott, ich liebe dich. An diesem Tag hatten wir noch einmal die Gelegenheit, in den Gottesdienst mit Pastor Georg Karl zu kommen. Und wir haben schon am ersten Tag Wunder erlebt. Mein Knie hat wieder funktioniert. Ich konnte vom Boden aus auf die Sitzfläche eines Stuhles steigen. Das hat seit Einsetzen der Knieprothese und schon Monate davor wegen der Gonarthrose nicht mehr funktioniert. Halleluja, welch ein Wunder. Noch um ein Vielfaches wundervoller war die Heilung über Nacht. An meine Depressionen habe ich in diesen beiden Gottesdiensten nicht einen einzigen Gedanken mehr gehabt. Für fast eine komplette Woche hat mich unser Vater täglich beim Aufwachen daran erinnert, dass es meine Bestimmung ist, glücklich zu sein. Halleluja! Genau das ist es, was er für jedes seiner Kinder hier auf der Erde und im Himmel möchte. Wir haben das Recht, glücklich zu sein. Ja, nach Gottes Willen haben wir sogar die Pflicht dazu. Halleluja! Preist den Herrn! Amen! Halleluja! Freisetzung von Depression. Und hier haben wir noch aus dem Glory House auch ein starkes Zeugnis. Glory House in der Schweiz auf dem Hirzel. Vor circa 8 Monaten im Glory House haben wir für einen stark drogenabhängigen Sohn einer Teilnehmerin gebetet. Jetzt ist er seit 6 Monaten ohne Drogen und arbeitet mit Freuden an seiner Arbeitsstelle. Halleluja! Amen! Danke, Jesus!